Hi, good morning, people. Hallo, guten Morgen, Leute. So, I hope you like the first practical step. Ich hoffe, dir gefällt der erste praktische Schritt. As through your natural senses, messages enter, make sure you don't let allow the message to enter with it that God is not good. Wenn durch deine fünf Sinne Botschaften eingehen, dann stelle sicher, dass du nicht erlaubst, dass damit auch die Aussage, Gott ist nicht gut, in dein Herz gelangt. Secondly, zweitens. Always magnify him in his goodness and his goodness and not your circumstances. Lobe ihn immer in seiner Güte und seine Güte und nicht deine Umstände. You see, I already kind of touched on it, but the first one is different. The first one is you do it to guard your heart. Ich habe das kurz erwähnt, der erste Schritt ist anders. Das erste ist es, dein Herz zu behüten, zu bewachen. Now, what you do is you literally make a choice. Was du jetzt machst, ist, du triffst eine Entscheidung, to magnify God's goodness above any circumstance that you see. Gottes Güte über jeden Umstand, den du siehst, zu preisen. What do we usually do when we go through difficult things, especially things that we don't understand? Was tun wir normalerweise, wenn wir durch schwierige Dinge hindurchgehen, speziell Dinge, die wir nicht verstehen? Or things in our mind God should not allow to happen. Oder Dinge, die Gott in unserer Vorstellung nicht zulassen sollte. What do we usually do? Was machen wir normalerweise? Come on, let's be honest. Normally we magnify our circumstances. Komm schon, lass uns ehrlich sein. Normalerweise verherrlichen wir unsere Umstände. Normally we talk to everybody about the difficult time that we are going through. Normalerweise sprechen wir mit jedem Mann über die schwierige Zeit, durch die wir gehen. Think about it. Denk darüber nach. Magnifying works very, very simple. Verherrlichen geht sehr, sehr einfach. If you take a magnifying glass, wenn du ein Vergrößerungsglas nimmst and you put it to a thing, und du es über ein Objekt legst, the closer you put it to the object, the bigger the object comes. Wird der Gegenstand größer, je näher man dem Objekt kommt? Does the object actually get bigger? Wird das Objekt tatsächlich größer? No. Nein. The object remains the same size. Der Gegenstand bleibt genau gleich groß. But in your perception, this object is bigger. Aber in deiner Wahrnehmung ist dieser Gegenstand größer. You can actually see it bigger. Du kannst ihn tatsächlich größer sehen. That's exactly what happens with magnifying God's goodness or magnifying our circumstances. Genau das passiert, wenn wir die Güte Gottes verherrlichen oder unsere Umstände verherrlichen. The more you focus on your difficult circumstances, the bigger they become in your perception. Und je mehr du dich auf deine schwierigen Umstände fokussierst, umso größer werden sie in deiner Wahrnehmung. And now because you focus less on God's goodness, his goodness becomes small in your perception. Und weil du dich nun weniger auf Gottes Güte fokussierst, wird seine Güte in deiner Wahrnehmung klein. Think about it. Denk darüber nach. And our perception influences our heart and what our heart believes is going to happen. Unsere Wahrnehmung beeinflusst das Herz und was das Herz glaubt, das wird geschehen. So, what does God do when he keeps encouraging us to magnify the Lord, to say thank you all the time. Was macht Gott, wenn er ermutigt, den Herrn zu verherrlichen und die ganze Zeit Danke zu sagen? It's not because he needs it, it's because we need it. Es ist nicht, weil es braucht, sondern wir brauchen das. You really think that before God created man who magnified him and praised him and loved him, God was lonely and confused and didn't know what to do with his time? Glaubst du wirklich, dass Gott, bevor er den Menschen geschaffen hatte, die ihn loben, verherrlichen und lieben, Gott einsam und verwirrt war und nicht wusste, was er mit seiner Zeit anfangen soll? God is self-sufficient. Gott ist eigenständig. So when we are encouraged to magnify him at all times, to say thank you all the times, it's for us. Wenn wir ermutigt sind, ihn alle Zeit zu loben und ihm Danke zu sagen, ist es für uns. Why is this so important to understand? Warum ist es so wichtig, das zu verstehen? Because the bigger you make God's goodness in your perception, je größer du in deiner Wahrnehmung Gottes Güte machst, and the smaller you make your circumstances in your perception, und je kleiner du deine Umstände in deiner Wahrnehmung machst, the easier you will navigate through this difficult time. Desto einfacher wirst du durch diese schwierigen Zeiten kommen. So whatever you go through, just begin to magnify God and do not magnify your circumstances. Was du auch immer durchmachst, verherrliche Gott und stelle sicher, dass du nicht deine Umstände groß machst. Do you know what's very interesting? Weißt du, was sehr interessant ist? Jesus clearly said when he talked about faith. Jesus sagte ganz klar, als er über den Glauben sprach. You have to have faith in your heart and no doubt. Du musst in deinem Herzen Glauben haben und keinen Zweifel. And then you need to speak to the mountain. Und dann sprich zu dem Berg. What have we done? Was haben wir gemacht? We get together and we talk about the mountain. Wir kommen zusammen und sprechen über den Berg. Oh, the doctor said this. Oh, my circumstance this. Oh, my bank account said that. Oh, der Arzt sagte dies. Meine Umstände sind diese. Oh, mein Bankkonto sagt das. You know, so all the time we magnify our circumstances, diminish the goodness of God, and then we wonder why we don't experience it. Die ganze Zeit verherrlichen wir unsere Umstände, verringern die Güte Gottes und dann wundern wir uns, warum wir es nicht erfahren. I'm not saying deny your circumstances. Ich sage nicht, leugne deine Umstände. But I'm saying don't you magnify them, don't make them bigger. Aber ich sage, verherrliche sie nicht, mach sie nicht größer. Especially don't make them bigger in your perception. Vor allem, mache sie nicht größer in deiner Wahrnehmung. Because your heart becomes so easily filled with doubt if you focus on the wrong things. Dein Herz wird so leicht mit Zweifel gefüllt, wenn du dich auf die falschen Sachen fokussierst. If you want to navigate well through painful moments of your life that you don't understand why they're happening. Wenn du gut durch schmerzhafte Zeiten kommen willst, schlechte Zeiten, von denen du nicht weißt, warum sie passieren. Magnify him. Verherrliche ihn. And just don't magnify your circumstances. Und verherrliche einfach nicht deine Umstände. You know, a beautiful example how this was so powerful is in 2 Chronicles 20. Ein schönes Beispiel, wie dies so kraftvoll ist, steht in 2. Chronik 20. A big army was coming against the people of God. Eine sehr, sehr große Armee kam gegen das Volk Gottes. And the people of God were outnumbered. Und das Volk Gottes war in Unterzahl. So naturally speaking, they really did not have much chance. Vom Natürlichen her hatten sie keine große Chance. But the word of God became very clear. Doch das Wort Gottes wurde sehr klar. Don't go into the war with your armor. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Go praising God. Zieht hin, indem ihr Gott preist. And they put the musicians ahead of the army. Sie stellten die Musiker vor die Armee. And they kept saying, and the Lord, he's good and his mercy endures forever. Und sie sagten immer wieder, preist den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. And God gave them an incredible victory. Und Gott gab ihnen einen unglaublichen Sieg. So study to 2 Chronicles 20 and learn some keys. Studiere 2. Chronik 20 und lerne ein paar Schlüssel. Look at verse 20. Schau Vers 20 an. Do you know what it says in verse 20? Weißt du, was darin steht? If you listen to God and to his prophets, your life shall prosper. Wenn ihr Gott und den Propheten zuhört, wird es euch gelingen, gut gehen. So I'm his prophet. Ich bin sein Prophet. And he and I say the same thing. Und er und ich sagen das Gleiche. Praise him in difficult circumstances. Preise ihn in schwierigen Umständen. And navigate well through life. Und komme gut durchs Leben. Tomorrow we continue with the third practical key. Morgen fahren wir mit dem dritten praktischen Schlüssel weiter. I am excited. Ich bin begeistert. See you tomorrow. Sehe dich morgen.